Zwei Tage vor dem JAS-Trio stellte Thomas Hufschmidt, seit 1990 Professor für Klavier, Jazztheorie und Bigbandleitung an der Folkwang-Hochschule in Essen, in klassischer Trio-Besetzung seine Cape Impressions vor, inspiriert von einer Reise durch Griechenland. Der Bassist ist Ingo Senst und der Schlagzeuger Thomas Alkier. Eine Aufnahme aus dem Jugend- und Kulturzentrum Area 51. Thank you. One Week in Cyprus, war eine schöne Woche. Bevor wir das letzte Stück spielen, möchte ich kurz noch mal meine Freunde und Musiker vorstellen. Am Schlagzeug Thomas Alkier. Kontrabass Ingo Senst. Vielen Dank. Der letzte Song heißt Porto Kukla. Thank you. Thomas Hufschmidt, Ingo Senst und Thomas Alkier, das Thomas-Hufschmidt-Trio am 29. Mai 2013 im Jugend- und Kulturzentrum Area 51 in Hilden.